Fest. Der Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Mein Name ist Tobias Stephan, auch bekannt als X-Fatobi. Ich sitze jetzt hier zusammen mit Robert Stein. Hallo. Ja, ich habe ja festgestellt, den Robert habe ich damals auch auf dem Landesparteitag gewählt, um ihn dann als Feindbild zu haben, damit ich auch einmal, das ist ja nun mal so, wenn jetzt ein Abgeordneter im Landtag ist, dann hat man endlich eine Zielperson, wo man den Hass kanalisieren kann. Nein, Scherz beiseite. Es geht uns jetzt darum, eben genau das Gegenteil zu erreichen, nämlich im Moment gibt es ja von einigen schlechte Laune und zum Thema Transparenz wegen der Nichtraucherschutzgeschichte und so weiter ist euch allen bekannt, Podcast 241 und die darauf folgenden, die sich damit beschäftigen. Ich will es gar nicht alles wiederholen. Deswegen haben wir dazu eingeladen, dass wir am Mittwoch, den 3. Oktober um 20.30 Uhr eine Diskussionsrunde veranstalten, die sich dann dem Thema Transparenz widmen soll. Vielleicht magst du einfach schon mal so ein bisschen sagen, weil wir ja eben konstruktiv arbeiten wollen und jetzt ausnahmsweise mal keine MDLs erschießen wollen, wie du dir so vorstellst, welche Varianten an Transparenz es geben kann. Ja, Transparenz haben wir innerparteilich noch nicht genau definiert. Für mich ist das eigentlich die nachvollziehbare Herstellung, wie sich eben die Entscheidungen hinterher entwickelt haben und warum sie so gefällt worden sind, wie sie gefällt worden sind. Das ist erstmal das, was ich unter Transparenz verstehe. Also die transparente Gestaltung der Meinungsfindung gewissermaßen. Mhm. Herzustellen. Und für mich ist das maßgeblich verbunden auch mit diesem Kern der Basisdemokratie. Und da haben wir meiner Meinung nach momentan noch ein Defizit in der Partei. Und zwar haben wir eigentlich als basisdemokratische Organe lediglich die Parteitage aktuell. Wir merken aber, dass wir im tagespolitischen Geschehen im Prinzip schneller reagieren müssen, als es ein oder zwei Parteitage möglich machen im Jahr. Und da gibt es ja eben dann den Kritikpunkt, dass das Liquid Feedback in NRW noch nicht ausreichend angenommen wird. Das wissen wir ja. Wir haben in NRW, glaube ich, irgendwas um die 6.500 Mitglieder. Und ein Bruchteil davon, ich habe jetzt keine Zahl parat, ist überhaupt nur im Liquid Feedback angemeldet, hat Zugriff. Und deswegen sagst du, dass das natürlich auch nicht repräsentativ sein kann, wenn wir das machen, was wir getan haben, nämlich eine Initiative starten, um die Basis zu befragen. Aber es ist ja eigentlich bisher die beste Lösung, ne? Und wir sind gerade übrigens im Unperfekthaus und neben mir sitzt mein Sohn, den man zwischendurch dann auch mal hört. Aber manchmal muss das halt so sein. Richtig. Bitte, Robert. Ja, das ist ein Problem momentan, dass wir im Prinzip diese Repräsentativität nicht gesichert herstellen können. Und im Prinzip wäre jetzt mal in Anführungsstrichen die Basis, also ein Großteil dieser aktiven Parteimitglieder und Piraten, die sich sehr dafür ja auch schon engagieren, sich jetzt hinsetzen und sagen, wir müssen zusammen ein Tool entwickeln, das ist eine furchtbare Tool-Diskussion, die da vielleicht losgeht, das eben auch in der Breite akzeptiert wird, damit wir auch Meinungsbilder oder vielleicht sogar Beschlüsse außerhalb von Parteitagen fassen können, die im Sinne vielleicht mit der Ausnahme von Gewissensfragen bindend sind für die Arbeit der Fraktion und der Partei. Und wenn wir Liquid Feedback nicht akzeptieren, in der Tat, wenn ich da reinschaue, sehe ich da teilweise oder ich habe den Eindruck, dass da nur 30 bis 50 Leute aktiv sind. Das ist für mich nicht genug in der Repräsentativität. Im Landesverband mit 6.500 Mitgliedern schätzungsweise herzustellen, dass wir dann. Wir können aber gerade Folgendes tun. Wir können dafür werben. Wir haben jetzt ja nur Liquid Feedback. Also wir müssen ein Tool entwickeln. Mhm. Wir haben, und jetzt kritisiere ich damit die Fraktion, im Mai wurde da schon von gesprochen, dass solche Dinge geklärt werden sollen mit der Transparenz. Das ist nicht passiert. Weder von der Basis noch von der Fraktion. Deswegen ist es eben nicht nur eine Kritik an die Fraktion. Und ich habe da zumindest daraus gelernt, dass es sinnvoll ist, dass beide zusammen daran arbeiten. Aber wir haben ja nun mal jetzt kein anderes Tool. Wenn wir jetzt anfangen, es muss erstmal ein Tool entwickelt werden, sind wir ja auch wieder richtig, Monate also, weiter. Ich glaube nicht, dass Liquid Feedback jetzt das Schlechteste ist. Es gibt so diese Standarddiskussion über die Delegation. Das ist, glaube ich, der größte Knackpunkt bei der Liquid Feedback-Software momentan, die im Weiteren kritisiert wird. Wenn wir da Einigkeit herstellen können, dann können wir auch prima mit Liquid Feedback arbeiten. Ja, warum stimmen wir eigentlich nicht die Nummer mit den Delegationen mal über Liquid Feedback ab? Ja, weil wir dann ja mit Delegation bei der Abstimmung das Ergebnis beeinflussen könnte. Ah, da war was mit der Henne und dem Ei. Genau. Ja, also ich habe einen persönlichen Standpunkt dazu. Ich würde die Delegation nicht komplett ablehnen, aber ich würde sie pro Person deckeln zum Beispiel. Das, ich sage jetzt mal aus dem Bauch heraus, muss man gucken, ob die Zahl hinterher vertretbar ist. Jede Person maximal 20 Delegiertenstimmen haben kann, die aber auch zeitlich verfallen. Es gibt ja auch so die Liquid-Feedback-Nutzer, die melden sich ja einmal an, verteilen ihre Delegation und gehen nie wieder rein. Wenn die Delegation dann zeitlich nicht verfallen, ist das irgendwie eine dauerhaft abgegebene Stimme. Das Problem ist, wenn wir beide uns jetzt so unterhalten, was man am Liquid-Feedback besser machen könnte, und ich gestehe mir das jetzt nicht zu, dass ich da so fit wäre, um mir da eine Meinung zu bilden. In allen Varianten, da gibt es ja dann auch viele Denkanstöße und dann auch sofort berechtigte Kritik und so weiter. Wenn man das auf einem Landesparteitag auch mal einfach abstimmen würden, welche Form wir denn da haben wollen, dann wäre auch diese Diskussion einfach mal erledigt. Richtig, also das wäre dann auch ein Aufruf vielleicht an diejenigen, die dort auch, also an mich in diesem Fall natürlich dann auch, die dann Ergebnisse haben wollen, auf dem nächsten Landesparteitag dementsprechend das in die Satzung mit aufzunehmen. Wenn es denn dann die Zweidrittelmehrheit, die es dafür braucht, erreicht, das ist wieder die andere Frage, denn das wird natürlich eine elendig lange Diskussion geben. Also ihr habt es gehört, Robert Stein macht einen Satzungsänderungsantrag fertig, bereitet den vor. Moment, ob ich den alleine vorbereite, bin ich bei der Ingenieur. Ich habe das jetzt gerade gehört. Das war aber ich kann sicherlich was schreiben, kein Problem. Also Scherz beiseite, ich würde das unterstützen, ich würde da mitmachen, ich würde vor allem organisieren, dass Leute, die die Kompetenz haben, das einzuschätzen. Ja. Ich habe ja auch mal einen Podcast gemacht zu dem Thema. Ja, ich glaube, wir müssen den Podcast nicht ganz zu lange werden lassen. Wir sind gleich fertig. Gut, dass wir schlussendlich jetzt aber einfach mal dazu kommen, und deswegen spreche ich mit dir. Ich möchte dich nämlich zu dem Aufruf locken, zu sagen, beteiligt euch am Mittwoch rege. Ja klar, auf jeden Fall. Mittwoch im Mumble, Uhrzeit war 20.30 Uhr. Im Raum Krähennest. Krähennest, im Mumble. NRW. So, ich würde sagen, ich bin gerade ein wenig unter Druck gesetzt, deswegen bedanke ich mich bei dir, Robert. Keine Ursache. Und noch einen schönen Tag im Unperfekthaus. Tschüss. Dir auch, Tobi. Ciao. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Podcast jetzt abonnieren unter krähennest.piratenpartei-nrw.de.